2.2 und 2.3. Startup-Gründungsberatung, Andreas Handke, guten Tag. Hallo Herr Handke, hier spricht Susanne Hochfeld. Ich habe vor 3 Monaten mit einigen Freunden ein Startup gegründet und tja, wie soll ich es sagen, da läuft leider einiges schief. Unser Startup ist aber nicht das, was Sie vielleicht unter einem Startup verstehen. Es handelt sich nämlich um eine kleine Pizzeria. Ist das ein Problem oder können Sie mich trotzdem beraten? Nein, das ist kein Problem. Ich kann Sie gerne beraten, egal was für ein Unternehmen Sie gegründet haben. Worum geht es denn genau? Können Sie mir etwas über Ihre Geschäftsidee erzählen? Ja, klar. Die Idee kam mir vor 2 Jahren, als ich während meines Auslandssemesters in Mexiko ein besonderes Lebensmittel, nämlich den Chiasamen, kennengelernt habe. Als ich dann wieder in Deutschland war und gesehen habe, dass Chia hier als sogenanntes Superfood verkauft wird, habe ich zusammen mit 2 Freunden den Plan gefasst, eine kleine Pizzeria zu eröffnen, in der wir verschiedene vegane Pizzen anbieten. Das Besondere an den Pizzen ist, dass im Pizzateig immer Chiasamen enthalten sind. Wir selbst fanden die Idee damals sehr reizvoll, da Chiasamen ja sehr gesund sind und sie in der Küche vielseitig verwendet werden können. Aber leider läuft das Restaurant gar nicht. Wir haben kaum Gäste. Wenn sich nicht bald etwas ändert, müssen wir wohl schließen. Ach, das wäre natürlich schade. Ein paar grundsätzliche Fragen können wir jetzt telefonisch besprechen, aber für eine ausführliche Beratung wäre es gut, wenn Sie einen Termin vereinbaren könnten. Beginnen wir mit Ihrer Produktidee. Wie innovativ ist denn Ihre Idee, Chiasamen zu verwenden? Was macht die Konkurrenz? Gute Frage. Das weiß ich leider nicht. Es wäre gut gewesen, wenn Sie sich zuerst einen kleinen Überblick über das Angebot der Konkurrenz verschafft hätten und geguckt hätten, wie es um die Nachfrage nach veganer Pizza mit Chiasamen-Pizzateig steht. Wollen Menschen so etwas überhaupt essen? Na gut, haben Sie denn einen Geschäftsplan erstellt? Ja, das haben wir. Und haben Sie diesen Plan denn auch mit einem Experten besprochen? Nein, das nicht. Einer der Mitgründer studiert aber Wirtschaftswissenschaften und er meinte, er wüsste, wie man das macht. Okay, es ist natürlich immer gut, wenn jemand über die nötigen Fachkenntnisse verfügt. Wie wurde die Pizzeria denn bis jetzt finanziert? Na, wir hatten ein bisschen Geld gespart und einen Kredit bei einer Bank aufgenommen. Die Einrichtung des Restaurants war aber nicht zu teuer. Wir haben fast alles gebraucht gekauft, Stühle, Tische etc. Aber jetzt sind unsere Einnahmen so gering und die laufenden Kosten für die Miete und eine Servicekraft so hoch, dass wir fast pleite sind. Wir zahlen monatlich fast 1000 Euro Miete. Puh, das ist natürlich nicht wenig. Was die Finanzierung betrifft, so gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten, die Sie nutzen können, bis Sie mit Gewinn arbeiten. Es gäbe zum Beispiel die Möglichkeit, eine staatliche Förderung zu beantragen oder ein Crowdfunding zu starten. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir einen Termin für ein persönliches Gespräch ausmachen würden. Wäre das in Ordnung für Sie? Oh ja, bitte. Was soll ich denn zu diesem Termin mitbringen? Am besten bringen Sie Ihre Unterlagen mit, also Ihren Geschäftsplan und Ihren Kreditvertrag. Soll ich auch unseren Mietvertrag und den Arbeitsvertrag unserer Servicekraft mitbringen? Nein, das ist nicht nötig. Geschäftsplan und Kreditvertrag reichen. Wir werden uns dann gemeinsam anschauen, ob Ihre Geschäftsidee unter diesen Bedingungen funktionieren kann und wenn ja, was sich noch verbessern lässt. Ach Mensch, wären wir nur nicht so naiv gewesen, wenn ich Sie doch nur früher angerufen hätte. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Passt Ihnen der Donnerstag um 10 Uhr? Ja, das passt. Vielen Dank, Herr Handke. Kein Problem. Bis dahin, Frau Hochfeld. Auf Wiederhören.